Viele starke Männer gibt es, von Kiew bis Wladiwostok, von Archangelsk bis Odessa, in den Weiten Russlands. Aber wenige sind so stark wie Wakula, der Schmied von Tikanka, einem Dorf nahe Poltawa. Das ist wahrhaftig ein Bärenkerl. Hufeisen, 5 Kopekenstücke biegt er mit einer Hand zusammen und wieder auseinander. Und dabei ist er eine Seele von Mensch und ein großes Kind dazu. Aber wenn es nur das wäre. Er malt auch. Nicht nur streicht er Zäune, Fenster und Türen so geschickt wie kein anderer im Bezirk. Obendrein malt er Bilder auf hölzerne Tafeln, fein ausgeführt. Man sollte nicht glauben, dass seine riesige Hand solch zarte Pinselchen führen kann. Da hängt doch so ein Bild von ihm in der Vorhalle der Kirche von Tikanka. Der heilige Petrus, wie er beim jüngsten Gericht den Teufel aus der Hölle vertreibt. Schlechter geht es da dem Bösen. Die Sünder verprügeln ihn mit Peitschen und Holzscheiten und Schürhaken und er weiß keinen Ausweg mehr. Der Teufel kennt dieses Bild nur zu genau. Und am Tag vor Weihnachten beschließt er, sich an Wakula zu rächen. Das soll er mir büßen, der Schmied. Wakula ist nämlich völlig vernarrt in Aksana, die Tochter des reichen Kosaken Tschub. Der aber duldet den armen Freier nicht. Also kommt Wakula nur dann zu Aksana, wenn Tschub fort ist. Und also muss ich es so einrichten, dass Wakula fest glaubt, der Kosak sei nicht zu Hause. Und dass der Kosak dennoch zu Hause ist. Dann wird der alte Tschub den frechen Wakula mit der Peitsche hinausprügeln und Wakula bezieht den gerechten Lohn für sein lästerliches Bild. Nun ja, gut gedacht vom Bösen. Aber hören wir zu, wie er es anstellt. Am Abend vor Weihnachten also bricht eine klare Winternacht an. Der Mond steigt feierlich empor. Die Sterne blinken, der Schnee funkelt und unter jedem Schritt knirscht es bei dem starken Frost. Tschub, der mit einem Vetter in der warmen Stube sitzt, blickt hinaus und sagt: Ein Wetterchen ist das, Vetter. Und der Mond so hell und klar am Himmel. Ein Wetterchen, eigens für Tschub gemacht. Für Tschub? Ich dächte, für die Burschen und Mädchen, die da draußen herumziehen mit ihren Liedern, damit sie die Säcke vollkriegen mit Gaben. Heute Nacht gibt es eine große Sauferei im neuen Küsterhaus. Ja, weiß ich. Der Küster hat mich auch gebeten. Umso besser, dann gehen wir gleich. Draußen, sage ich dir, beißt uns der Frost in die Nase. Da ist es besser, hier auf der Ofenbank bleiben. Und was gibt es bei dem Küster? Honigreis, Weihnachtskuchen, Safranschnaps und noch einmal Safranschnaps und wieder Safranschnaps bis zum Morgen. Hat dazu je ein Mann Nein gesagt? Trotzdem, bei dieser Hundekälte. Tschub, schau hinaus. Es wird ganz dunkel draußen. Finster ist es schon. Was der Mond nur hat. Eben stand er noch so hell und hoch über dem Tscherkower Wäldchen. Und jetzt? Verschwunden. Fortgezaubert. Na, so etwas. Er wird hinter einer Wolke stecken. Bist du blind? Kein Wölkchen am Himmel. Nur Sterne wie in einer Neumondnacht. So wahr ich Tschuppin und Kosakenhetman, da hat bestimmt der Teufel seine Hand im Spiel. Ah. Einerlei mag es finster sein wie in einem Ofenrohr. Wir gehen. Ach. Gib mir mal eine Prise. Ja. Dein Tabak ist gut. Voll bekommst. Mach das Fenster wieder zu, Chub. Es schneit. Wahrhaftig, Vetter, es schneit. Woher kommt nur der Schnee? Kein Wölkchen war da. Kein Wind. Was rede ich? Kein Lüftchen. Und doch schneit es Flocken so groß wie Bettfedern. Das kann nur der Satan vollbringen. Ah. Lass dir das sagen von Schupp. Dieser geschwänzte Hundsfott lässt er es auch noch schneien aus einem Himmel ohne Wolken. Und ausgerechnet in der Nacht vor Weihnachten. Meinetwegen. Soll er doch so viel Fuder Schnee herblasen, wie er will. Wir haben's gemütlich hier und der Küster spart seinen Safranschnaps. Was bist du doch für ein Kerl? Zirpst daher wie ein Heimchen. Sicher sitzen sie schon alle zusammen beim Küster und der Teersieder erzählt die neuesten Geschichten aus Poltava, dass sich alle den Bauch halten vor Lachen. Aber was schwatze ich noch? Wir gehen jetzt! Nein! Und wenn ich dich mitschleppen muss wie ein Kalb am Strick! Bitte, nein! Komm jetzt! Nein! Komm! Nein! Komm! Ein richtiger Kosak schiebt, was ihm schief geht, auf den Teufel. Und einen richtigeren Kosaken als Tschupp gibt es in ganz Russland nicht. Dieses Mal freilich hat er recht. Ist doch dem Satan, um Tschupp im Haus zu halten, nichts Besseres eingefallen, als den Mond zu stehlen. Hängte sich also eine Tasche um, fuhr zum Himmel auf und griff nach dem Mond. Der aber ist heißer als das Höllenfeuer. Zweimal griff der Teufel zu und verbrannte sich. Ist der heiß! Oh, heiß! Lutschte an seinen Fingern, schlenkerte mit dem Bein. Beim dritten Mal erst hatte er ihn, warf ihn von einer Hand in die andere wie ein Bauer die Herdglut für seine Pfeife, steckte ihn schließlich in die Tasche und sauste wieder hinunter auf die Erde. Aber was nutzte dem Teufel alle seine List? Tschupp ließ sich ja nicht beirren. Der Teufel also, 1, 2, 3, kratzte den Schnee auf, kratzte und kratzte, dass die dicken Flocken nur so stoben. Half aber auch nichts, wir wissen es, denn Schupp und der Vetter gingen aus dem Haus. Jetzt sind sie schon mitten im Dorf und da legt der boxbeinige Gott sei bei uns erst richtig los. Und jetzt noch ein höllisches Witzchen, dass es den Kosaken heimbläst. Ganze Massen von Schnee wirft er in die Luft, bläst sie übers Dorf wie ein Wirbelwind. Die Burschen und Mädchen haben aufgehört zu singen und laufen in die Häuser, die bald tief eingeschneit sind. Der Vetter sieht die Hand nicht vor den Augen, verliert Tschupp und landet beim Wirt. Tschupp aber zieht die Pelzmütze tief ins Gesicht, stapft hierhin, stapft dorthin, gut eine Viertelstunde lang. Und schließlich und endlich steht er, kaum kann er es selber glauben, wieder vor seinem eigenen Haus. Aber ist es wirklich sein Haus? Schneewehen bis zum Dach hinauf, Flockenwirbel um die Nase. Da sieht ein Haus aus wie das andere. Tschupp haut mit der Faust gegen die Tür, ruft: Aksana, Täubchen, mach auf! Aber verflucht noch mal! Wer macht auf? Wakula, der Schmied. Mein Haus ist das nicht, denkt Chub. Der verdammte Schmied würde nicht wagen, es zu betreten. Dem Jewtschenko seins ist das. Und hat er nicht eine junge Frau und hockt heute Abend beim Küster? Sieh da, dieser Wakula, dieser Hund. Besser ist's. Ich verstelle meine Stimme, sonst verprügelt er mich noch, dieser Satansprössling. Wakula fährt gleich los. Was hast du hier zu suchen, hä? Was treibst du dich vor fremden Türen herum? Ach, guter Mann, will euch vor dem Fenster mit ein paar Weihnachtsliedern erfreuen. Bei diesem Hundewetter singen. Ein Gauner bist du, ein Verlogener. Scher dich zum Teufel mit deinen Weihnachtsliedern. Ja, schrei doch nicht so, ich bitte dich. Du sollst dich schleunigst davon machen, sonst setzt es was. Was hast du mir zu befehlen? Ich singe meine Weihnachtslieder und damit Schluss. Nachbarn sind wir alle auf der Erde. Da hast du was. Ich sehe schon, man muss dir also mit was anderem kommen als mit Worten. Pack dich, hier hast du noch was. Was fällt dir ein? Luke, das ist doch wirklich kein Spaß. Toll dich heim, du scheinheiliger Nachbar, du. Da hast du noch was auf den Weg. Du glaubst wohl, es gibt keine Gerichte für dich. Du Hundsfott. Sofort geh ich zum Polizeihauptmann. Du wirst mich kennenlernen, du. Wir sehen schon. Der Teufel hat heute Pech über Pech. Den Mond holt er herunter. Ein gewaltiges Schneetreiben setzt er in Gang, nur damit Chub zu Hause bleibt. Und doch ging der Kosakenhetman fort. Und was wollte der schweinsrüsslige, geschwänzte Satan noch erreichen? Dass Chub den Schmied ordentlich versohlt. Und was geschah? Der Schmied versohlte Chub. Von dieser Prügelei allerdings weiß der Teufel nichts. Er ist der Meinung, alles sei nach seinem Wunsch verlaufen. So wahr ich der Satan bin, bei diesem Wetterchen hat sich Chub bestimmt heimgetrollt. Immerhin, ein Viertelstündchen kratzt er doch noch den Schnee auf und bläst ihn umher. Aber dann wird es ihm zu kalt, weil er als Höllenbewohner begreiflicherweise die Kälte nicht verträgt. Also fährt er blitzschnell in den Schornstein von Solachas Haus hinein. Mit ihr nämlich, der Mutter des Schmieds, steht er gut. So gut, wie einer nur stehen kann mit einer 40-Jährigen, die weißhäutig und glutäugig ist wie mancher Junge nicht. Aber wie es so ist, hat einer einmal Pech, so hat er gründlich Pech. Als der Teufel in den Schornstein einfährt, verhakt sich seine Tasche an einem Mauervorsprung, geht auf und der Mond schwebt zum Schornstein hinaus, wieder in die Himmelshöhe hinauf. Und alles wird auf einmal hell. Der frische Schnee funkelt wie eine Million kristallener Sterne. Und es dauert gar nicht lange, da zieht das junge Volk von Neuem mit den Säcken los und fängt auch bald zu singen an. Gebt uns gute Gaben heute in der Nacht vor Weihnacht. Öffnet euer Herz, öffnet euer Herz. Gebt uns Nüsse in die Säcke, Kuchen, Striezel, Kringel, süße kleine Plätzchen, süße kleine Plätzchen. Gebt uns Würste und Pirogen, Speck und Schnaps und Pilzchen, denn wir wollen stark sein, denn wir wollen stark sein. Gebt uns Ketten, Perlen, Spangen, bunte Bänder, Schleifen, denn wir wollen schön sein, denn wir wollen schön sein. Ach, die wollen schön sein, ach, die wollen schön sein. Hört, wir spielen Balalaika in der Nacht vor Weihnacht, dass die Liebe blüht, dass die Liebe blüht. Gebt uns gute Gaben heute in der Nacht vor Weihnacht, öffnet euer Herz, öffnet euer Herz. Hört, wir spielen Balalaika in der Nacht vor Weihnacht, dass die Liebe blüht, dass die Liebe blüht. Dass die Liebe blüht, dass die Liebe blüht. Wie kommt Wakula dazu, bei anderen jungen Weibern herumzuscharwenzeln? Vakula, der doch in die schöne Aksana vernacht ist. Chup rätselt vergeblich daran herum, und doch ist die Antwort höchst einfach. Vakula war ja gar nicht in Ljewtschenkos Haus, sondern in dem von Chup. Chup aber war durch den Teufel Schnee so verwirrt, dass er sein eigenes Haus nicht erkannte, während Vakula seinerseits den vermummten Chup mit der verstellten Stimme für einen Fremden hielt. Eine richtige Teufels- und Winterkomödie. Aber war es nicht leichtsinnig von Vakula, die Tür zu öffnen? Konnte es nicht Aksanas Vater sein? Leichtsinnig hinwiederum ist Vakula nicht. Hatte er doch hinter einer Scheune versteckt nicht nur gewartet, bis Chup und sein Vetter das Haus verlassen hatten, sondern trotz des wilden Schneetreibens noch eine gute Viertelstunde länger. Dann erst trat er in Chups Haus ein, verschloss die Haustür und wollte eben zu Aksana in die Stube gehen, als Chup klopfte und rief. Ja, so ging das zu. Und nun, nachdem er den vermeintlichen Fremden weggeprügelt hat und zu Aksana hineingehen will, hört er sie drinnen singen. Er bleibt also stehen und lauscht. Keine. Wie die mir stehen? Nein, zu gut. Jetzt frag ich den Spiegel. Spiegel? Bin ich schön? Wunderschön. Sehr gut. Aber wunderschön, das kann schließlich jeder sagen. Noch einmal. Spiegel, hab ich schöne Haare? So herrliche Haare wie Semiramis. So ein Unsinn. Semiramis. Woher ich das nur hab? Sicher aus der Kirche vom Popen. Spiegel, hab ich schöne Augen? Große Augen. Schwarze Augen, feurige Augen. Ja, das lasse ich mir gefallen. Und der Mund? Spiegel, hab ich einen schönen Mund? Den allerschönsten auf der Welt. Heilige Jungfrau. Zum Todküssen ist er, wahr und wahrhaftig. Noch keiner hat ihn geküsst. Und dir wird der Schnabel erst recht sauber bleiben. Aksana, sei doch gut. Komm her. Lass mich. Ein Küsschen nur. Gehst du weg! Aksana! Schau ihn einer an, den rußigen Dreckbär. Will Honig schlecken. Meine Hände sind ja härter als Eisen. Rauch riechst du. Pfui. Und sicher hast du mich auch rußig gemacht. Aksana, mein Täubchen. Mein Täubchen. Ich bin nicht dein Täubchen. Hör zu, Aksana. Alle Burschen hast du verjagt mit deinem Stolz und deiner Eitelkeit. Den Pjotr, den Sergej. Mhm. Den Ivan, den Vassili, den Nikita, auch den Nikolai. Ja, auch den Fedja. Auch den. Geht's dich was an? Ja. Denn wen hast du nicht verjagt? Was weiß ich? Mich. Mich hast du nicht verjagt. Treu bin ich dir geblieben. Wer weiß, wie lange schon. Ach was. Ihr seid alle gleich. Wittert wie die Wölfe so schnell, dass der Vater nicht im Haus ist. Wollt ein Küsschen und wieder ein Küsschen. Und was weiß ich noch? Aber wenn ein Mädchen so hübsch ist... Mit der Ofenschaufel sollte man euch hinausjagen. Warum bist du eigentlich gekommen? Ja, aber... Ist meine Truhe fertig? Gleich nach den Feiertagen wird sie fertig sein, mein Herzchen. Geplagt habe ich mich. Zweimal die Nacht hindurch. So gehört sich's auch. Beschläge habe ich geschmiedet. Wie nicht einmal für den Wagen des Kosakenhetmans von Poltawa. Und wie sie bemalt ist. Mit bunten Blumen. Die leuchten. Heller als das Schmiedefeuer. Weit kannst du laufen mit deinen weißen Füßchen. Und wirst keine schönere finden. Meine Mutter wollte sie haben. Versprach mir Gott weiß was dafür. Vakula. Ja? Ist es wahr, dass deine Mutter eine Hexe ist? Meinetwegen, wenn du nur keine bist. Was die alten Weiber so reden, nicht zum Ausdenken. Ein junger Kosak, sagen sie, hätte hinten bei ihr ein Schwänzchen gesehen, wie eine Spindel so groß. Und die Popenfrau, die schwört doch, dass deine Mutter letzten Donnerstag in Gestalt einer Sau bei ihr in den Stall gelaufen ist und gekräht hat wie ein Hahn. Ja, und dann hätte sie sich eine Mütze vom Popen aufgesetzt und sei wieder auf und davon. Lass doch die alten Weiber tratschen, was habe ich denn mit meiner Mutter zu schaffen? Du bist doch mein Ein und Alles, Aksana. Würde mich die Zarin rufen und sagen, Schmied Wakula, du kannst mich um alles bitten. Alles soll dein sein. Ich werde befehlen, dass man dir eine goldene Schmiede baut, in der du mit silbernen Hämmern schmieden kannst. Ich würde der Zarin sagen, nein, großmächtige Zarin, keine goldene Schmiede, gib mir Aksana zur Frau. Ach, jetzt langweilst du mich wieder. Horch, da singen die Burschen. Tolle Dinge werden sie anstellen. Mit ihnen langweilst du dich wohl nicht? Weniger. Jedenfalls weniger als mit dir. Also gehe ich jetzt. Der langweilige Wakula geht. Aber das sage ich dir. Wenn du es weiter so treibst mit mir. Nun ja. Ach, Aksana. Wenn du... Ich sage nur eins. Du wirst es noch bereuen. Wie ein großer Hund, der Prügel bezogen hat. Ja, genauso schleicht er durch den Schnee, der gute Wakula. Blickt nicht rechts, blickt nicht links, hält den Kopf gesenkt, denkt nur immer, sie liebt mich nicht, für sie ist alles nur ein Spiel. Aber ich stehe da wie ein Narr und kann das Auge nicht von ihr wenden. So denkt Wakula. Was für eine kindliche Seele steckt in diesem mächtigen Körper. Nun, von seiner Mutter Salocha hat er diese kindliche Seele nicht. Ein Teufelsweib ist sie, ausgestattet mit allen Reizen, die eine 40-Jährige noch haben kann, und manchen Liebeskünsten obendrein. Der Bürgermeister könnte davon erzählen, und Schupp nicht minder, und selbst der Küster Nikoforowitsch, ja, selbst der. Denn seit ihr der Mann gestorben ist, treibt sie es mit vielen, die Salocha. Allerdings... Das sei zu ihrer Ehre gesagt, hat sie es bis jetzt so geschickt gemacht, dass keiner vom anderen wusste, wahrhaftig. Jeder dachte, er allein sei der Auserwählte, bis jetzt. In dieser verflixten Nacht aber geht diese Rechnung nicht auf. Gleich werden wir's hören. Dem Teufel also war, wie erinnerlich, der Mond ausgekommen, als er in Salochas Schornstein fuhr. Jetzt kriecht er nicht gerade in bester Laune aus dem Bratrohr heraus. Verdammt und verbraten! So winkligen Schornstein wie diesen gibt es in ganz Russland nicht! Außerdem, was sollen die vielen Töpfe im Rohr? Verfluchte Bestie, du! Euer Gnaden sind schlechter Laune. Kein Wunder, wenn man so selten nach die Kanka kommt. Da kennt man die Schornsteine und die Bratrohre nicht mehr. Ein kleines bisschen Höflichkeit wäre eure Solocha lieber. Ihr habt es doch sonst so gut gekonnt. Eine wahre Wohltat war das, wenn man all die Klötze und Grobiane hier in die Kanka gewohnt ist. Recht hast du, mein Schätzchen. Der Teufel soll Manieren haben. Und wer was will, der soll was geben. Und was ich will, das darfst du raten. Leicht zu erraten, wenn man so schlottert und friert wie ihr. Wärme? Nicht schlecht. Aber, du, welche Wärme? Menschenwärme. Klingt so besser? Oh, viel besser. Ein gutes Stück sind wir näher gekommen nun, aber welche Menschenwärme? Nun, welche Menschenwärme wohl? Da bin ich neugierig. Wacht auf, Salocha! Salocha, ich bin's, der Bürgermeister! Verflucht und verreckt! Muss uns dieser Fettwanz dazwischen kommen. Der geht wieder. Nur gut, dass Wakula seine Kohlensäcke noch nicht in die Schmiede getragen hat. Der kleine Sack hier ist leer. Schnell, schlupf hinein. Nein, nein, da hinein, ich schreit nicht. Nein, ich bin jetzt. Geh hin. Sag doch mal, was ist? Machst du nicht auf? Ich komme ja. Los, hinein jetzt. Ach, in den Sack. Ich hab dir die Zähne geschärft. Da machst du der Teufel nicht alles für dich. So. Und jetzt bin ich den Sack zu, wie sich's gehört. Salocha! Ja, ja, ich bin ja schon da. Na also, da bist du. Lässt den Bürgermeister erfrieren vor deiner Tür. Schau mal einer an. Kommst du zu mir als Bürgermeister? Eine merkwürdige Besuchszeit für einen Bürgermeister in der Nacht vor Weihnacht. Nun, lass schon, mein Schatz. Wie man die Saiten zupft, so tönen sie. Und obendrein, was heißt erfrieren? So eine gewaltige Speckseite wie du. Was ist mit dir heute? Warst mit dem Speck sonst auch zufrieden? Salocha, meine Einzige, jetzt gibst du mir ein Schnäpschen und ein Händchen, ich bitte dich. Und dann wieder ein Schnäpschen und wieder ein Händchen. Und dann... Und dann meinetwegen ein Schnäpschen. Da hast du es. Obwohl mir scheint... Der Bürgermeister sollte heute Nacht beim Küster ein Schnäpschen trinken. Ein Safranschnäpschen, hab ich gehört. Das schon. Ah, das tut wohl. Nun, warum bist du nicht dort? Du meine Seele, wärst du vielleicht gegangen bei diesem Hundewetter, wie es vorher war? In Sibirien kann es nicht schlimmer wehen. Nun ja, hab ich mir gedacht. Schaust du ein wenig zu Salocha hinein, auf ein Schnäpschen. Na, und wo bleibt das Händchen? Ein Schnäpschen, ein Händchen, habe ich gesagt. Salocha! Salocha! Bist du da? Der Küster. Wenn ihn doch der Teufel holen würde. Salocha, mein Kätzchen, versteck mich rasch, um aller Heiligen willen. Helfen die Heiligen nichts. Der darf mich nicht sehen bei dir. Wohin? Ich hab's. Wir schütten die Kohlen aus dem großen Sack in die Kiste. Dann schlüpfst du hinein in den Sack. In den dreckigen Sack da? Ja, ja, los. Es geht nicht. Rasch, rasch. Oh, wie du dich anstellst, das hast du von deinem Fett. Ein Bürgermeister kriecht rein. Verdammt nochmal. Rein. Nicht jeden Tag rein. In einen Kohlensack. Und jetzt bin ich den Sack zu, wie sich's gehört. Salocha! Ja, ja. Salocha! Sid Nikiforowitsch. Salocha. Dass du jetzt herkommst, wo du doch Gäste hast, das ganze Haus voll. Es wird doch nichts passiert sein. Passiert? Josef und Maria und so weiter. Wo ist passiert? Sid Nikiforowitsch, du stinkst nach Schnaps wie eine ganze Brennerei. Redest ja auch, als hätte der Schnaps dir den Verstand gestohlen. Gestohlen? Aha. Siehst du, jetzt weiß er es, der Herr Osip Nikiforowitsch. Gestohlen? Dich. Aha. Wer hat gestohlen bei dir? Dem Pferd, ich mein Kätzchen, mein Seelchen. Der soll nur... Schämen sollst du dich, bist Küster und säufst wie ein Loch. Lädst Gäste in dein neues Haus und läufst ihnen davon. Gäste. Nimm dich zusammen jetzt. Ah ja, die Gäste sind noch... Dir sag ich's, dir allein. Kein Mensch, kein Seele. Der arme Schnaps. Niemand, verstehst du? Also, ich sage, aus dem Mikrofon sei, der arme Schnaps. Nimm dich zusammen. Verstehst du? Der arme, alle sind wir arm. Alle. Da heißt's beten. Psst. Schub ist's. Saloka. Jesus Maria. Beten, beten, beten. Dein Maul, halt. So, hinein mit dir in den Sack. In den Sack? Ich? Aber warum? Willst du, dass der Zug dich hier entdeckt? Nein, nein, also nein. Also schnell! Sonst sage ich dem Popen, wie du es treibst. Los, hinein! Der Kult! Luft! Schnell! Luft! So, und jetzt bind ich den Sack zu, wie sich's gehört. Saloka! Ja, ja, ja, ich komm schon. Guten Abend, Saloka. Wunder geschehen heute. Wahrhaftig. Ich denke, du sitzt beim Küster und feierst. Das habe ich auch gedacht. War schon auf dem Weg zu Honigreis und Safranschnaps. Aber da hat doch der Teufel, der boxbeinige Hunsfott, den Schnee über die Kanker gejagt. Der Teufel? Ja, wer sonst? Wer sonst, glaubst du, zwingt einen Kosakenhetmann, Kehr zu machen? Ne? Ja, wer? Mir soll's gleich sein, jetzt jedenfalls bin ich da. Freust dich wohl gar nicht, ne? Störe ich vielleicht? Am Ende gar ist ein anderer da heute Nacht, ne? Und du hast ihn versteckt. War das kalt. Zugefroren ist meine Kehle, sag ich dir. Oh, her mit dem Schnaps. So. Ja, so ist's richtig. Ganz steife Finger habe ich. Kann mir nicht mal den Pelz aufknüpfen. Na komm, noch einen Schnaps für Tschupp. Meinetwegen. So. Heiz dir nur ordentlich ein. Gleich wirst du mir einheizen, meine prächtige Saloka. Rascher kannst du's, besser kannst du's. Was ist denn da so ein armseliges Schnäpschen dagegen? Also, zum Beispiel, was ist denn das? Was soll's sein? Mein Arm, Zug. Oh, Gott bewahre, 5 Schnäpschen sind es, wenn ich ihn am Hals fühle. Und der andere, das sind wieder 5. Aber nun, was ist denn das wohl, meine Teuerste? Na, das weißt du sehr genau. Oh. Allzu genau weißt ja, du das. Allerdings, eine von beiden ist gut und gerne 10 Schnäpschen, die andere wiederum 10. Und zusammen, meine Güte, wenn ich sie in den Händen halte. Du, dann sind das nicht 20 Schnäpschen, sondern 30 Schnäpschen. Reine Zauberei. Seltsam rechnen die Kosaken. Aber da gibt es noch andere Dinge, ganz andere. Wie viel Schnäpschen die wohl wert sind, hm? Was meinst du denn? Komm, lass mich mal rechnen, du. Ich bin's, Bakula! Mach auf, Mabuschka! Saloka ist eine kluge, entschlossene Frau. Was man auch sonst von ihr halten mag. Jetzt aber wird es selbst ihr zu viel. Im einen Sack der Teufel, im anderen der Bürgermeister, im dritten der Küster. Wohin nun mit Schupp? Bakula darf ihn auf keinen Fall hier sehen, das nicht. Ein paar Mal rennt sie sinnlos in der Stube herum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Dann denkt sie, was renn ich nur? Dünn und klein ist der Küster, ein Häuflein Elend in dem Riesensack. Da geht der Schupp leicht auch noch hinein. Also bindet sie den Sack wieder auf und bedeutet, dem Kosaken hineinzukriechen. Verflucht! Ach, ich bin doch kein Schwein! Los, los! Ach, nein, hinein mit nein. dir in den Sack! Ach, verdammt nochmal! Hinein! So eng und so dreckig! Hinein! Ach, lieber kämpfe ich ja gegen die Türken! Na, jetzt hast du's geschafft! Und der Küster, der Verschreckte, wagt keinen Laut von sich zu geben, obwohl ihm die vereisten Stiefel die Schläfen und die Ohren schrammen. Dann bindet Zalocha ein wenig erleichtert den Sack wieder zu, wie sich's gehört, und lässt Vakula herein. Aber traurig ist der Schmied, trauriger noch als vorher bei Aksana. Sagt nicht guten Abend, lässt die Mütze auf, setzt sich auf die Ofenbank und starrt vor sich hin. Liebeskummer hat er wieder wegen dieser eitlen Gans. Ich werde ihm was Gutes kochen. Sie geht also in die Speisekammer und kramt dort herum. Vakula indessen redet vor sich hin. Aksana. Verdammt nochmal. Ich bringe sie nicht heraus aus meinem blöden Kopf. Immer denke ich Aksana. Aksana. Aksana. Ein wunderbares Mädchen. Und was bin ich für sie? Ein altes Hufeisen. Ein krummer, verrosteter Nagel. Noch weniger. Luft. Luft. Und ich, Idiot, starre sie an wie ein Heiligenbild. Nehme mir vor, denke nicht mehr an sie. Und denke doch den lieben langen Tag an nichts anderes. Hab ich etwa daran gedacht, die Kohlensäcke in die Schmiede zu bringen? Noch immer stehen sie herum und morgen ist Feiertag. Weg mit ihnen. Verdammt, rein sind die schwer. Vakula, ein Schwächling bist du geworden, ein altes Weib. Normal, Vakula. So, den haben wir. Und jetzt den anderen. Hey, ja. Ja. Geschafft. Schwer beladen, wie der Esel, wenn er aus der Mühle kommt, stapft Vakula mit seinen drei Säcken auf dem Rücken durch den tiefen Schnee zur Schmiede. Die Nacht ist milde geworden. Der Mond steht hoch und gießt sein Licht über die Welt, über die Kanka. Über die Dorfjugend, die herumzieht und Gaben sammelt und singt und ihre Späße treibt. Ein Gewimmel ist das, ein Gelächter, ein Geschrei wie auf dem Jahrmarkt im Paltava, weiß Gott. Schneeballen fliegen hin und her, die Burschen wirbeln die Mädchen in der Luft herum und die Alten zu Hause am Fenster sagen, da sieht man so recht, wie groß die Kinder geworden sind und wie groß die Kanker. Vakula indessen kümmert der fröhliche Lärm ringsum nicht. Wenn es nach ihm ginge, könnten die Burschen und Mädchen Ratten sein oder Krähen und das Mondlicht die höllische Finsternis. Plötzlich dringt Licht in Vakulas Finsternis, ein betörendes Licht, weil er Aksanas Stimme hört. Sie singt mit ihrer Freundin. Rasch stellt er die beiden großen Säcke auf die Straße und rennt den kleinen Sack auf der Schulter zu den Mädchen hin. Wollen heute gute Nachbarn sein, tut sie Kammern auf, schiebt das Fenster raus. Nacht was Nacht, die Macht, dass er Ärmste lacht. Nachbarn sind wir alle auf der Erde, wollen heute gute Nachbarn sein. Gute Nachbarn, gute Nachbarn. Bravo, ihr beiden Nachtigallen. Meinst du die beiden Schreihälse da, Vakula? Schreihälse? In der Kirche hörst du es nicht besser. Schreihälse! Lasst ihm doch sein Vergnügen an den Scheppertöpfen. Scheppertöpfe! Du brauchst etwas sagen, André. Hast deine Stimme wie eine verrostete Wetterfahne. Trotzdem habe ich mehr bekommen als du. Mehr Schnaps, gewiss. Das riech ich bis hierher. Dem hast du es aber gegeben, Aksana. Ach, du bist auch da, Vakula. Ich dachte schon, ich sei dich los. Och, seid doch ein bisschen friedlich miteinander. Die Nacht vor Weihnachten ist's. Vergesst das nicht. Och, was du nicht sagst. Ich denke, es ist Silvester. Der Pope hat's mir gesagt, bevor ich losgezogen bin. Und der zum Teufel muss es wissen. Jahreswende, Jahreswende. Tut auf eure Hände, tut auf eure Hände. Schenk Kuchen und Wurst und Schnaps für den Durst. Schnaps für den Durst. Schnaps für den Durst. Das war gut. Vielleicht stimmt's mit Silvester und wir sind alle falsch dran, weiß der Kuckuck. Aber nein, jetzt weiß ich's genau, dass es doch die Nacht vor Weihnacht ist. Adarga hat neue Schuhe an. Und was für hübsche. Rot, wie die Liebe. Ich habe eben jemanden, der mir so etwas schenkt. Und ich? Niemanden habe ich. Gar niemanden, der mir so prächtige Schülein schenkt. Selbst dran schuld, mein Schätzchen. Du willst es ja nicht anders. Wer zu stolz ist aus Holz. Wer zu fein ist aus Stein. Aber du hast doch mich, Aksana. Willst du mir vielleicht Schuhe schmieden, Aksana? Du sollst von mir Schuhe bekommen. Schöner als die feinsten Damen sie tragen. Von dir? Du willst mir Schuhe verschaffen, die ich tragen mag. Ausgerechnet du. Ich sage dir, du kriegst sie. Und wenn ich sie in Petersburg holen muss. Geh nur nach Petersburg. Und das verspreche ich dir, Vakula. Und ihr seid alle Zeugen. Wenn du mir die Schuhe der Zarin bringst, so werde ich dich zur selben Stunde heiraten. Nie wird sie ihn heiraten. Sie will dich ja gar nicht, Vakula. Die stolze Aksana. Ich kann das nicht länger ertragen. Besser ist, ich ertränke mich in einem Eisloch. Mag meine Seele zugrunde gehen. Was hast du denn, Vakula? Wie redest du um Himmels Willen? Leb wohl, Aksana, fang dir einen anderen Mann und lass ihn am Narrenseil springen. Mich wirst du auf dieser Welt nicht wiedersehen. Vakula, wohin? Leb wohl, denk nicht böse an mich. Dem Popen sagt, er soll eine Messe lesen für meine sündige Seele. Und hört, das Hab und Gut in meiner Truhe soll der Kirche gehören. Der Teufel, in dem kleinen Sack, den Vakula immer noch auf dem Rücken trägt, freut sich natürlich höllisch über die verlorene Seele. Den frömmsten Mann im Dorf habe ich in den Krallen, denkt er hochvergnügt. Was wird sich da der Oberteufel, dieser lästige Hinkerich, ärgern? Und er hüpft vor Vergnügen in dem Sack. Aber der Schmied merkt nichts davon. Er stürmt dahin, ein, zwei, drei Straßen weit, wie ein Verrückter. Als er aber den vereisten Fluss sieht, hält er plötzlich ein, spricht wieder mit sich. Halt! Halt, Vakula, halt! Wohin rennst du denn? Zu dem schwarzen Eisloch dort drüben rennst du. Sieh dich an, immerzu sieht es dich an, verflucht. Genauso hat es den alten Vassili angesehen vor einem Jahr. Der hatte Schulden hoch über das Dach hinaus. Nun ja, weg war er, weg. Hast du auch alles versucht, dir zu helfen, Vakula? Nein, sag ich dir. Gibt es da nicht in die Kanka den fetten Patsjuk? Den Schmierbauch aus der Parock? Und sagt man nicht, er kenne alle Teufel und könne erreichen, was er nur will? Deine Seele, Vakula, ist sowieso verloren. Wie wärst du, ging es jetzt zum alten Patsjuk? Das Eisloch bleibt dir immer noch. Also macht der Schmied kehrt und geht zum Patsjuk. Das ist mal einer. Frisst wie sechs Scheunendrescher und leert einen Eimer Schnaps auf einen Zug. Er geht nicht, er rollt durch die Straße wie ein Branntweinfass. Das macht, er ist so breit wie hoch und man sieht seine Beine nicht wahrhaftig. Kommt auch kaum zu seiner Tür heraus vor lauter Bauch. Aber was tut das schon? Die Leute kommen zu ihm. Denn bald nachdem er aus Saporok hergezogen war, hatten sie herausgefunden, dass er ein Schwarzkünstler ist, einer also, der die Krankheiten bespricht, und weg sind sie. Als der Schmied klopft und niemand macht ihm auf, tritt er ein. Da sitzt doch dieser Patsjuk, dieses faule Ungeheuer, mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, vor sich auf einem niedrigen Tischchen, das gerade in die Höhe des Mundes reicht, eine Schüssel. Und ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen, schlürft er die Suppe samt den Knödeln darin in sich hinein. Recht guten Abend wünsche ich, und dass es dir schmeckt. Dass es dir gut schmeckt, wünsche ich. Du siehst es. Nämlich, ich bin da. Das merke ich wohl, ja. Also, ich bin da mit einem Anliegen. Wer kommt zu mir ohne Anliegen? Freilich, aber ich meine mit einem besonderen Anliegen. Wer kommt zu mir ohne ein besonderes Anliegen? Ja, also, die Leute erzählen sich, also die in die Kanka, die erzählen sich... Viel erzählen sich. Ja. Aber nun darfst du es mir nicht krumm nehmen. Auf keinen Fall. Versprich es mir. Na, wie kannst du etwas versprechen und weißt gar nicht, worum es geht? Ne? Ja, also die Leute erzählen sich, du seist gewissermaßen, ich meine, nur so ein ganz klein wenig, nun ja, mit dem Teufel verwandt. Naja, alle sind ja mit dem Teufel verwandt. Aber steht nicht der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter mit ihm? So ist, ja. Ich gehe vor die Hunde, Patsjuk. Kein Mensch kann mir helfen. Da bleibt nur noch der Teufel. Das ist's. Den Teufel brauche ich. Gib mir einen Rat. Ja, brauchst du den Teufel, so schwierig zum Teufel. Ja, aber wo ist er? Patsjuk, dachte ich mir, der wird den Weg schon wissen. Ja, hast du gedacht, aber Patsjuk aber sagt mir, es ist kein Weg zwischen dir und dem Teufel. Nicht das kleinste Stückchen Weg gibt es da. Patsjuk, hör einmal. Gleich zu Anfang wollte ich sagen, es soll mir nicht leid sein um Schweinefleisch und Wurst. Auch nicht um Buchweizen und Hirse. Also, und wenn du Leinwand brauchst... Ach, was brauche ich? Dein Schweinefleisch, deine Hirse? Patsjuk hat, was er will. Mehr als genug hat er. Aber leid tust du mir, Vakula. Ich frage mich, seit du vor mir stehst. Und ich kann ein solcher Baum von Mann nur so dumm sein. Nun horche gut zu. Der braucht nicht weit zu wandern, der den Teufel auf seinem Buckel trägt. Auf seinem Buckel trägt. Alter, Locke, jetzt lust ja nicht raus. Der arme Vakula. Nun stapft er wieder durch den Schnee, seinen Sack auf dem Rücken. Er weiß nicht recht wohin und denkt über Patsjuks rätselhaften Satz nach. Wie ein Sprichwort klingt's, denkt er. Aber was soll ich wohl damit anfangen? Doch plötzlich bleibt er stehen mit einem Ruck, schlägt sich auf die Stirne, setzt den kleinen Sack in den Schnee. Vielleicht hat der Schmierbauch die Wahrheit gesagt und der Teufel steckt da drin. Und natürlich, kaum hat er den Sack aufgebunden, fährt der Böse auch schon heraus wie der Blitz, schwingt sich auf Vakulas Schultern und presst ihm die Schenkel wie eine Zange um den Hals. Jetzt hab ich dich, mein Liebling. Oh. Kreideweiß wird der Schmied vor Schreck. Was erschreckst du denn so? Ich gebe zu, das war etwas plötzlich und Schmiede sind ja bedächtige Leute, aber schließlich und endlich... Du wolltest doch zu mir, oder nicht? Ich kann nicht Nein sagen. Ah, trefflich hast du das ausgedrückt. Da merkt man doch gleich, was für ein gottesfürchtiger Mann du bist. Aber ich will kein Wortglauber sein. Ich bin dein Freund. Verdammt nochmal. Kneif meinen Hals nicht so ein. Eine schöne Freundschaft ist das, wo der eine der Gaul ist und der andere der Reiter. Kannst du nicht heruntersteigen von meinem Rücken? Du drückst mich schier zu Tode. Das ist mir doch ein bisschen verfrüht. Jedem das rechte Plätzchen, wenn seine Zeit kommt. Erst ist der Teufel dein Herr. So gehört es sich nun mal. Aber ein wenig später, mein teurer Freund, ist er dein Diener. Und einen besseren, sage ich dir, gibt es nirgends. Ja, wir werden sehen. Na, also das ist nun wirklich bekannt, Vakula. Selbst in den frommen Schriften kannst du es lesen. Ein Wörtlein nur brauchst du zu sagen und bist so reich wie die Zarin. Geld. Geld brauche ich nicht. Weiß ich. Obwohl, so eine Mütze vom Fell der ungeborenen Lämmlein, wie die Herren in Moskau sie tragen, dazu ein langer Rock aus feinem grünen Tuch, einen Krummsäbel mit eingelegtem Griff, die Pfeife an der goldenen Kette, oh, prächtig würde dir das stehen. Da könnte sich der Tschub verstecken mit seinem Plunder aus Aparok. Die Mädchen, du, was meinst du? Die würden dir Augen machen. Die Mädchen, was kümmern mich die Mädchen? Aksana will ich haben und keine andere. Da tut's der grüne Rock nicht und nicht die goldene Pfeife. Meinst du? Bin mir da nicht so sicher. Wer eitel ist, will einen schönen Mann. Aksana will ich haben! Aksana will ich haben! Du bockfüßiger Hundesohn! Aksana, hörst du? Du liebe Hölle, wie unhöflich du bist. Eins nach dem anderen, Vakula. Auch bei dem Teufel hat alles seine Art. Aber wenn du willst, gehört Aksana dir noch heute. Oder ich bin kein Höllensohn. Was sagst du? Heute noch? Die stolze Aksana. Gut. Um diesen Preis gehöre ich dir. Das ist mir ein Wort, siehst du? Wie vernünftig du sein kannst, eine wahre Freude. Nur eine Kleinigkeit wäre vorher noch zu erledigen, das möchte ich ja bekannt sein. Deine Unterschrift. Ein ehrlicher Handel muss ehrlich geschlossen werden, und wie es so Sitte ist bei uns, Vakula, musst du mit deinem Blut unterzeichnen. Das weiß man auch in die Kanka. Warte, ich will einen Nagel aus meiner Tasche holen. Nein, lass meinen Arm los. Ist Vakula auch in den schwarzen Künsten unerfahren? Dumm ist er nicht. Während er nämlich mit dem Teufel verhandelte, legte er sich einen Plan zurecht. Und jetzt, wo der andere nichts ahnt, greift er blitzschnell statt nach einem Nagel, nach dem langen Schwanz des Teufels, hält ihn eisern fest, zieht den Bösen, wie der auch zappelt und rudert, von seinem Rücken auf den Boden herunter, schwingt sich nun seinerseits auf des Teufels Rücken und schlägt das Kreuz. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Verflixt, verdammt und verbraten! Du meinst wohl, der Teufel hat keine Nerven im Leib, hä? Muss dich nur ruhig halten, du elender Hexenbock. Was der Schmied von die Kanka festhält, reißt ihm das stärkste Ross nicht weg. Jetzt bin ich oben und du unten. Ich werde dich schon lehren, ehrliche Christen zur Sünde zu verführen. Bin ich zu dir gekommen oder du zu mir? Rasch seid ihr ehrlichen Christen mit dem Verdrehen und Betrügen, wenn ihr es mit dem Teufel zu tun habt. Aber jetzt wollen wir mal sehen, Schmied von die Kanka, wer der Stärkere ist. Nur zu, soll ich das Kreuz noch einmal schlagen im Namen? Hör auf, Vakula, ich bitte dich, schlag nicht das Kreuz. Ich werde alles tun, was du willst, nur verschone mich mit diesem Kreuzeszeichen. Oh, das brennt mir wie Gift in den Eingeweiden. Aha, jetzt singst du schon anders. Wie behagt es dir so, hä? Du dreckige Schweineschnäuzchen? Naja, wie man's nimmt. Etwas umgänglicher könntest du schon sein. Was willst du von mir? Dass du mich nach Petersburg trägst? Durch die Luft, versteht sich. Und rascher als eine Schwalbe. Und wohin in Petersburg? Geradewegs zur Zarin. Wie euer Gnaden befehlen. Und rasch wie ein Pfeil schießt der Teufel nun hoch hinauf in die mondhelle Nacht, den Schmied auf dem Rücken. Aber Wie ist es mit den großen Säcken, die Wakula einfach auf die Straße gestellt und dort vergessen hatte, als er Aksana singen hörte? Und der Bürgermeister darin, der Küster, der Schupp? Sind sie erfroren inzwischen bei der Hundekälte? Oh, keineswegs. Sie tun sich gütlich in des Küsters Haus, essen Honigreis, trinken Safranschnaps, wenigstens Schupp und der Bürgermeister, denn den Küster hat seine Frau in den Stall gesperrt. Eine liebe Gewohnheit von ihr, wenn er einen Rausch hat. Ja, diese Sonja Petrowna, das ist so ein Juwel, kräftiger und entschlossener als mancher Mann, ausgestattet mit Haaren über dem Mund und auf den Zähnen. Um es kurz zu machen, als der Küster aus dem Haus war und die Zeit ging so hin und keine Gäste kamen, tat es ihr leid um den Honigreis, die Weihnachtskuchen, den Schnaps. Sie spannte also den alten Gaul vor den Schlitten und fuhr los. Ein paar von den Eingeladenen aufzugabeln im Ort. Nun, und wie es der Zufall will, als sie zu den Säcken des Schmieds kam, die an der Straße lagen, stand gerade Aksana und Adarka davor und bemühten sich, die Last zu heben. Sonja Petrowna hielt an und sagte, Donnerwetter, das sind Säcke. Bei allen Heiligen, sowas habe ich noch nie gesehen. Da hat wohl ein Riese gesammelt. Ein Riese, das kann man sagen. Wakula heißt er. Ach, hätte ich mir denken können. Ein anderer bekommt sowas ja gar nicht auf die Schulter. Na, und wo ist er, der Schmied? Fortgerannt ist er im Zorn. Was du nicht sagst. Im Zorn? Hat's wohl Streit gegeben mit den anderen Burschen? Oder gar mit Aksana? Hat doch ein Auge auf sie geworfen. Streit mit mir, Sonja Petrowna. Einzig und allein mit mir. Oh, wirst du doch keinen Kummer machen um ihn. Das wäre das Letzte. Keine Gedanken sind sie wert, diese Männer. Faulpelze sind sie, Grobiane, Säufer, Lügner, einer wie der andere. Nicht alle sind so. Es gibt in die Kanker auch andere. Ach, bist noch ein dummes Küken. In deinem Alter, Adarka, habe ich auch so gepiepst. Aber wissen möchte ich doch, was sich der Schmied da alles ergattert hat. Lasst mal sehen. Ah. Fühlt sich wahrhaftig an wie ein ganzes Schwein, schau, schau. Oder ein Hammelviertel. Ich sag euch was. Wer seinen Sack im Stich lässt in dieser Nacht, der hat kein Recht mehr auf ihn. Und wer ihn findet, dem gehört der. Das war von jeher so. Also, packen wir die Säcke auf meinen Schlitten und fahren wir zu mir. Dann wird nachgeschaut und geteilt. Ja, das machen wir. Bin ich neugierig. Aber der Schmied kriegt auch seinen Teil. Doch, meinetwegen. Los, ihr beiden, packt an. Was Wakula allein fertiggebracht hatte mit seiner gewaltigen Kraft, das schafften die drei mit knapper Mühe und Not, mit Ächzen und Stöhnen und Lachen. Ohne die Küsterin, Ehre wem Ehre gebührt, hätten sie die Säcke nicht fortgebracht, nie. Die aber hat Arme wie Kalbskeulen, wahr ist's, und oft genug hat sie ja ihren Alten versohlt. Kurzum, endlich waren die Säcke auf dem Schlitten und dahin ging's zu des Küsters neuem Haus. Schließlich standen sie groß und mächtig in der Stube, die Säcke, und Sonja Petrowna machte den ersten auf. Ah! Eine Glatze! Gott, steh mir bei, der Schmied hat jemand erschlagen! Sonja Petrowna, was redest du da? War cooler und jemand erschlagen. Wahrhaftig! Eine Glatze. Und wie schön glatt und rosig sie ist. Und wer bei uns in die Kanker hat eine Glatze? Unser Bürgermeister. Eisig war das. Eisig. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Guten Abend haben wir gewünscht. Ach so. Ja, ja. Kann ich gebrauchen. Nun macht keine Faxen. Helft mir heraus. Willkommen, Herr Bürgermeister. Freut mich der Beehrung. Aber merkwürdig ist schon, verzeiht, wie ihr kommt. Und dass man sich die Gäste neuestens in Säcken holt von der Straße. Merkwürdig. Wie um aller Heiligen Willen seid ihr denn da hineingekommen? Merkwürdig ist's. Ich gebe es zu, aber nun ja. Glaub mir nur, es ist eben merkwürdig. Vielleicht, meine liebe Sonja Petrovna, wird euer Safranschnaps in dieser Beziehung Wunder tun. Sofort, Herr Bürgermeister. Hier und wohlbekommt's. Jetzt machen wir den anderen Sack auf. Dann kommen vielleicht die Hammelviertel. Oder das Schwein. Eins, zwei, drei. Heilige Jungfrau! Himmelkreuz, Sakrament und Abendstern! Du bist das Väterchen! Doch hilf mir heraus! Steif bin ich wie ein Brett! Habt ihr das gehört? Hat da nicht ein Ferkel gequietscht? Aber dass ich's nicht vergesse, recht guten Atemzug. Freu mich der Beehrung. Rätselhaft, muss ich sagen, sind die Wege des Herrn. Des Herrn? Meinst du, Gott, der Herr stopft in der Nacht vor Weihnachten den Kosakenhetman in einen Sack? Das war der Teufel, der verdammte Boxfuß, und niemand anders. Der treibt sein Blendwerk heute, seine Höllenzauberei mit ehrlichen Menschen. Dieser dreimal verfluchte Schweinsrüssel. Ah, der Teufel! Wie soll ich sonst in diesen Sack hineingekommen sein? Das erklär mir einer. Recht hast du, Schub. Der Satan, der Verfluchte war's. Nun, vielleicht tut auch bei dir ein Schnäpschen Wunder zu. Ja. Wohl bekomm's. Gut gelungen ist der Safranschnaps. Was meint ihr, Bürgermeister? Gut gelungen. Wieder hast du recht. Da ist noch etwas Lebendiges im Sack. Leert ihn aus, ihr beiden Männer. Schnell. Nur immer langsam, schöne Nachbarin. Ich meine, immer so mit den Füßen. Hab ich das Gefühl, ein Ferkel ist's ja. Ja? Kommt, Bürgermeister, helft. Der Küster. Sowas. Der Küster. Da schau einer an, dieser Misthaufen. Der Satan. Ja. Du. Der Satan. Lass dir auf. Ich werde dich an der Waffe. Der Satan. Ja, den Teufel kenn ich. Schnappschreister, du elender Saufbeiner. Marsch, in den Stall, marsch. Tja. Bürgermeister. Tja, Chub. Ja, was sollten Chub und der Bürgermeister auch anderes sagen? Welche Worte sollten die beiden über die Entdeckung verlieren, dass Salocha den einen mit dem anderen und beide mit einem Dritten betrogen hat und vielleicht alle drei mit einem Vierten? Da ist es am besten, nichts zu reden und dieses Teufelsweib künftig zu meiden. Das würde sich der Küster, der im Schweinekoben sitzt, wohl auch vornehmen, wenn er nicht zu besoffen wäre. Aksana und Adarka aber haben nun nichts mehr bei der Küsterin verloren und gehen wieder hinaus in die mondhelle Nacht. Was hast du denn, Aksana? Ach. Jetzt weiß ich's. Vakula, stimmt's? Ja. Also um den brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der rennt sich seinen Kummer aus dem Leib und morgen früh ist alles vergessen. Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Dass er sich in einem Eisloch ertränken will. Und dass ich ihn auf dieser Welt nicht wiedersehen werde. Das hat schon manch in seinem Zorn gesagt und ist alt geworden dabei. Vielleicht will er auch fort von die Kanker. Du glaubst, dass er fortgeht? Wundern wird's mich nicht. Du machst dir ja nichts aus ihm. Adarka, ich hab ihn lieb. Schon lange, glaub ich. Was? Du liebst ihn und hast ihm nichts gesagt? Ich kann über sowas nicht reden. Ja, wie soll der arme Vakula dann merken, dass du ihn liebst? Behandelst ihn als ob er ein lästiger Hund wäre. Und wenn er dann wegläuft, bist du traurig. Ja, so ist es. Ach, halsstarrig bist du wie dem Alexei sein junger Ochse vor dem Pflug. Oksana, gebe morgen nach der Kirche ein Zeichen. Aber das sage ich dir. Tust du es nicht, so hast du ihn verloren. Für immer und ewig. Groß ist Russland. Unermesslich ist's. Von Tikanka nach Petersburg sind es weit über 1000 Werst. In der Postkutsche, da fährt man 4 Wochen und mehr und kommt halb tot an wie ein Maikäfer in der Schachtel. Der Teufel aber, obwohl er den schweren Bakula auf dem Buckel hatte, sauste höher als jeder Vogel fliegt, mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit durch die wolkenlose, mondhelle Winternacht. Ganz schwach wurde es dem Schmied, wenn er ab und zu hinunterblickte auf das weite, schneeschimmernde Land, auf die Lichtnester der Dörfer und das Gefunkel der Städte oder auf einen schwarzen See, zu groß, um zuzufrieren. Manchmal machte der Teufel üble Scherze, flog plötzlich in die Höhe oder steil abwärts, dass der Schmied um sein Gleichgewicht bangte. Halt! Halt, du Hülsohn! Du willst ihn wohl zu Tode stürzen! Warum nicht? Aber kaum ließ Wakula das kleine Kreuz, das er am Halse trug, dem Teufel vor der Nase baumeln, wurde der Böse gefügig und stob wieder schnurgerade dahin. Auf einmal, es war noch keine Stunde vergangen, lag Petersburg tief unter ihnen. War das eine Pracht? War das ein Lichterglanz? Überall an den Straßen türmten sich 4-stöckige Gebäude. Der Schnee knirschte unter Tausenden von klingelnden Schlitten. Und die vielen erleuchteten Kirchen mit den Türmen, die unzähligen Häuser illuminiert mit Öllämpchen und die vielen vornehmen Herren in tuchüberzogenen Pelzen. Mein Gott, lauter Assessoren, dachte Wakula. Der Teufel aber, der inzwischen mit Wakula in einem dunklen Hof gelandet war, sagte... Wie habe ich euer Gnaden bedient? Also höre, du höllischer Tausendkünstler. So wie ich gekleidet bin, kann ich nicht vor der Zarin erscheinen. Sofort verschaffst du mir diese Kosakentracht, von der du in die Kanka gesprochen hast. Sieh mal an. Unser Wakula will vornehm auftreten. Ach, das freut einen alten Teufel wie mich. Ist immerhin die erste Station auf dem Weg zur Hölle. Halt deine verdammte Schnauze, oder ich zieh das Kreuz heraus. Nein, lass die Späße. Also gut. Du hast auch gar keine Zeit zu verlieren, sonst siehst du die Zarin nicht mehr. Wie ist die Zarin? Auf dem Bezirksgericht in Poltawa hängt ihr Bild. Da war ich nie. Wie sieht sie aus? Na ja, zierlich ist sie und blond, hat blaue Augen und überall schön abgerundet, zur Fleischeslust, wie geschaffen. Das wollte ich nicht wissen. Du lüsterner Schweinsrüssel, du. Nun, sachte, es könnte sein, dass dir diese Kenntnis was nützt. Sieht sie doch so stramme Männer wie dich nicht ungern, ne? Wakula im grünen Kosakenrock. Wenn sie dich ins blaue Kabinett befiehlt, Wakula, und du tust das Deine, du, dann kannst du Titel, Geld und Güter erben im Überfluss. Ganz abgesehen von den Liebeskünsten, die du bei ihr lernen kannst. Och, du, die versteht's. Besser als die Bauernmädchen in Tikanka. Och, dass du dich nicht schämst. Oksana will ich und nicht die Zarin. Basta! Bitte, jeder wie er kann und mag. Und ehe Wakula sich's versah, stand er in der prächtigen Kosakenuniform, den Teufel, der sich klein wie eine Nuss gemacht hatte, in der Brusttasche eingesperrt, im großen Audienzsaal. Die Zarin saß, umgeben von Höflingen, auf ihrem Thron und ließ sich Bittsteller der Reihe nach vorführen. Von all der Pracht war Wakula zuerst wie geblendet und ein wenig eingeschüchtert. Das goldgestickte, diamantenblitzende Kleid der Zarin, der goldene Thron, die glitzernden Kronleuchter mit den Hunderten von brennenden Kerzen, der kostbare Marmorfußboden, die goldbetreßten Livreen der Lakaien und nicht zuletzt die vielen kunstvollen Gemälde an den Wänden. Aber dann dachte er, dass vor dem Herrgott alle Menschen gleich seien, und wurde rasch wieder der Alte. Da er noch nicht an der Reihe war, trat er zur Seite und besah sich die schönen Bilder. Mein Gott, dachte er, wenn ich so malen könnte, nur halb so gut. Doch leider ließen ihn die Lakaien nicht in Ruhe. Immer kam ein anderer und versuchte, ihn wegzuziehen und wieder in die Reihe zu stellen. Wakula war darüber so ärgerlich, dass er den zweiten, den dritten, auch den vierten beiseite schob, seiner Meinung nach sanft. In Wirklichkeit aber schleuderte er sie so kräftig weg, dass sie auf dem glatten Boden dahinfegten wie auf einer Eisbahn. Das machte der Zarin Spaß. Hey, du! Du da hinten! Großmächtige Zarin! Was fällt dir ein, diese Männer wegzufegen wie Strohpuppen? Glaubst du, solche Spiele ziemen sich im Palast der Zarin? Verzeiht die Gemälde hier. Nie in meinem Leben habe ich so was Schönes gesehen. Du bist zum ersten Mal hier in Petersburg, mein Sohn? Ihr habt's erraten. Und wie heißt du? Und wer bist du? Ich heiße Wakula Iwanowitsch und bin der Schmied von Dikanka. Schmied bist du? Und stark? Der stärkste in Dikanka. Und wo liegt Dikanka? Einige Verst von Poltawa entfernt. Der Kosakenhetman hat ein gutes Ross. Er schlägt zwar dieser Teufelsgaul und es ist schwierig, ihm ein Hufeisen zu verpassen, aber nach Poltawa reitet er knapp 4 Stunden. Was für ein Mann bist du, Wakula Iwanowitsch. Größer und breiter als der größte und breiteste aus meiner Leibgarde. Und da kommst du herein und siehst nichts anderes als die Gemälde an den Wänden. Schaust deine Zarin kaum an, schaust dich nicht um unter den schönen Hofdamen. Nein, die Bilder schaust du an, als ob du sie stehlen möchtest. Erkläre mir das. Das ist großmächtige Zarin, weil ich selbst ein wenig male. Solche Bilder nicht wie hier. Dazu fehlt es mir an Geschick. Aber Thronen bemale ich mit Blumen. Und hast du auch schon ein Bild gemalt? Eins ja. Der Pope hat es in der Vorhalle der Kirche aufgehängt. Den Teufel habe ich auf eine Holzplatte gemalt, wie er am Tag des jüngsten Gerichts von Petrus aus der Hölle vertrieben wird. Und die Sünder schlagen ihn mit Holzscheiten und Schürhaken. Und drüber schweben Engel mit großen Flügeln. Und zierlichen Füßchen, so fein und zierlich, wie ihr sie haben müsst. Was weißt du von meinen Füßen, Wakula Iwanowitsch? Also vorher habt ihr gesagt, der Wakula schaut sich die Zarin nicht an. Großmächtige Zarin, da tut ihr mir wirklich Unrecht. Flinke Augen hat der Wakula, hat sofort die winzigen Schülein gesehen an euren Füßen. Und da hat sich der Wakula gedacht, wie mögen die Füßlein erst sein unter solchen Schülein. Und da hat er sich gesagt, diese Füßlein, die sind wahrhaftig aus Marzipan. Solche Augen wie die deinen sind selten in meinem Palast. Die anderen sehen Titel und Orden, Güter und Gnaden. Füßlein? Füßlein sehen sie nicht. Und deshalb, Wakula Iwanowitsch, dass du die Füßlein nicht vergisst im fernen Dikanka, schenke ich dir ein paar Schülein von mir, prächtiger noch als diese. Anja Filipowna, führe den Schmied in mein blaues Kabinett und gib ihm meine Schuhe mit den Goldspangen. Großmächtige Zarin, wie soll ich euch danken? Wir sehen uns noch, Wakula Iwanowitsch. Anja Filipowna, Gräfin von Dobschin, die zweite Hofdame der Zarin, führte also den Schmied ins blaue Kabinett, gab ihm die grünen Schuhe der Zarin mit den diamantbesetzten Goldspangen und hieß ihn dort warten. im blauen Kabinett. Vakula wusste wohl, was das zu bedeuten hatte. Schnell fragte er den Teufel in seiner Brusttasche. Hast du nicht gesagt, du Höllenbruder, wenn man mich ins blaue Kabinett bringt, muss ich der Zarin zu Willen sein? Wie man's ansieht, so drückt man's aus. Ehren und Reichtümer kannst du gewinnen, hab ich gesagt, für eine kleine Gefälligkeit. Und Liebesspiele mit ihr treiben, wie die Kavaliere der großen Welt. Sei doch nicht so dumm, Vakula. In einem Jährchen spätestens kehrst du zurück. Länger hältst die Zarin bei keinem aus. Dann bist du der mächtigste Mann, nicht nur in Dikanka, nein, im ganzen Bezirk. Kannst deine Aksana rausputzen wie die Damen in Petersburg. Ein Jahr mich von Aksana trennen? Ihr untreu sein? Ach, du verfluchter Seelenfinger! Auf der Stelle bringst du mich zurück nach Dikanka. Sonst hänge ich dir den Gekreuzigten um den Hals, bis dir die Zähne und alle Knochen klappern. Wie du meinst, mein blödes Schäfchen. Rasch zog Vakula den Teufel aus der Brusttasche und befahl ihm, seine natürliche Größe wieder anzunehmen. Damit ihm der Teufel ja nicht entwische, hielt er ihn vorsichtshalber dabei am Schwanz fest. Dann trug der Teufel Vakula gehorsam zurück durch die Lüfte. Als der Schmied wieder in Dikanka in seiner Kammer angekommen war, eisig am Leib und von einer bleiernen Müdigkeit, legte er sich auf sein Lager, zog das Federbett über sich und schlief auf der Stelle ein. Die Schülein der Zarin fest in der Hand. Plötzlich wachte er auf. Was sind denn das für Glocken? Mein Gott, da läuten sie ja schon zum Weihnachtsgottesdienst und ich schlafe wie ein Maulwurf unterm Schnee. Bei allen Heiligen, was wird der Pope sagen, wenn ich nicht in der Kirche bin? Er überlegte sich noch, ob er sich nicht den Bart schaben solle mit dem herausgebrochenen Stück Sense, das er extra für diesen Zweck geschärft hatte. Aber nein, er lässt es. Er kämmt sich nur, wickelt die kleinen Schuhe der Zarin in ein Tuch und stürmt zur Kirche. Aber er kommt zu spät. Der Weihnachtsgottesdienst ist zu Ende, die Gläubigen strömen aus den weit geöffneten Türen. Im Hinausgehen tuscheln sich die Frauen zu. Der Vakula hat sich was angetan. In ein Eisloch hat er sich gestürzt. Ach Unsinn, ich weiß es genau. Im Heuschober hat er sich erhängt. Aksana kommt heraus mit verweintem Gesicht. Kein Auge hat sie zugetan die ganze Nacht aus Angst um Vakula. Und als sie ihn auch in der Kirche nicht entdeckte, da wusste sie: Gott sei mir gnädig. Ich habe ihn für immer verloren. Aksana! Vakula? Aksana! Vakula, dass du nur da bist. Verzeih, wenn ich dich aufhalte. Aber, nun ja, da sind die Schuhe. Oh. Die Schülern der Zarin. Sag doch, sind sie nicht prächtig? Ach, lass die Schülein. Solche Angst habe ich heute Nacht ausgestanden um dich. War cooler. Nun, heulen brauchst du ja nicht mehr. Ich bin ja da. Ich hab dich lieb. Schon lange. Und von ganzem Herzen. Also bei allen Heiligen. Sowas. Sowas. Gib mir die Schülein jetzt. Ich will sie in die Truhe legen, die du so schön bemalt hast. An unserem Hochzeitstag, da nehme ich sie heraus und ziehe sie an. An unserem Hochzeitstag? Du lieber Himmel, ist das ein Glück. Das Schicksal hat Oksana über Nacht von ihrem Stolz geheilt wie von einer langen Krankheit. Und Vakula seine Traurigkeit vergessen lassen, als sei sie nie gewesen. Jetzt strahlen beide wie die Kerzen in der Kirche. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk lässt sich nicht denken, wahrhaftig nicht. Dem Teufel aber ist eine Seele entgangen, die ihm, wie er glaubte, schon sicher war. Daran rätselt er herum, und doch wird er es nie herausbekommen. Denn so viel es er auch kennt, die Liebe kennt der Teufel nicht. Wir brachten »Die Nacht vor Weihnachten« von Nikolai Gogol in der Funkeinrichtung von Helmut von Kube und Oda Schäfer. Es sprachen Erzähler Hans Ernst Jäger, Teufel Hans Korte, Vakula der Schmied Jochen Striebeck, Salocha seine Mutter Blanche Aubry, Tschub Fritz Strassner, Aksana seine Tochter Christine Ostermeier, Adarka ihre Freundin Hertha Stahl, Bürgermeister Traugott Bure, Sonja Lina Karstens, die Zarin Maria Niklisch, Küster Peter Lühr und viele andere. Komposition Mark Lothar, Regie Walter Ohm, Produktion Bayerischer Rundfunk 1971.